die dicke Schraube klemmt. Dein Pferd hat das Turnier verpennt. Willst was erklären und keiner ist da. Dein Willen sieht dich singt nur tralala. Er ist nah, er ist immer da. Er ist klasse, er ist wunderbar. Du hast dir gerade ein geklemmt. Das Pausenbrot ist aufgeschwemmt. Dein Chef, der ist nicht nett zu dir. Auf dem Pott fehlt dir das Klopapier. Er ist nah, er ist immer da. Er ist klasse. Den Servicemann, weil der tollen Service kann. Hey, ruf mal den Servicemann auf der heißen Hotline an. Der Kumpel hat sich deine Frau geborgt. Das Arbeitsamt hat dir einen Job besorgt. Dein Hirn ist weich, so weich wie Brei. Das ist so weich, das reicht für zwei. Er ist nah, er ist immer da. Er ist klasse, er ist wunderbar. Schwiegermutter nervt dich an. Du kommst nicht an ihre Kohle ran. Für jede Lösung gibt's ein Problem. Guter Service ist sehr angenehm. Er ist nah, er ist immer da. Den Servicemann, weil